Morgen weht wieder die kuwaitische Flagge in Kuwait City. Reporter waren dabei, als die alliierten Einheiten in die Stadt einrückten. Aus Washington, Klaus-Jürgen Haller. Am Morgen Freudentöne, als kuwaitische Soldaten die kuwaitische Flagge hissten nach 7 Monaten auf dem Platz, auf dem üblicherweise am Nationalfeiertag die Unabhängigkeitsfeiern stattfinden. For the first time since it was plundered by invading Iraqis, the Kuwaiti flag again flies over Kuwait City. Während die Kameraden im Hintergrund singen, sagt ein junger Soldat sichtlich ergriffen, dieser Augenblick bedeutet unendlich viel für mich. Nie, nie, nie in meinem Leben werde ich ihn je wieder vergessen. Ich habe mein Land zurück. Dank allen. This moment means a lot to me and I will never, never, never in my life forget this moment. Wir sind keine Soldaten, keine Politiker, keine Kämpfer, nur einfache Leute. Wir brauchen unser Land zurück. We are not soldiers, we are not politicians, we are not fighters. We are just good people and we need our country back. Bei den Fernsehreportern tauchen Freiheitskämpfer auf, bewaffnete Kuwaitis, die die irakische Besetzung im Verborgenen überlebt haben. Warum seid ihr geblieben? Dies ist unser Land. Wir müssen unser Land beschützen. Wir haben 7 Monate gekämpft, jede Nacht Einsätze mit dieser Gruppe tapferer Männer. Why did you stay? Why did you not try to escape? Because this is our country. And we have to protect our country. And we survived 7 months. Did Thanks you? God. And we are doing mission each night with this group, this brave men. Wir haben 7 Monate mit organisierten Terroristen gelebt, sagt ein anderer. Sie kamen mit einer Fahne mit 3 Sternen, aber sie waren wirklich Terroristen. We lived here 7 months with you can call them organized terrorists. They carry a flag with 3 stars, but they are really terrorists. Was ist mit den Gewalttätigkeiten, will der Reporter wissen. Haben Sie Männer älter als 12 zusammengetrieben? Ja, gestern, vorgestern nahmen Sie junge Leute und Frauen mit und töteten sie. Sie sagten, sie brächten sie nach Bagdad, aber sie töten jeden Tag 10 junge Männer und Frauen. But they are killing, each day they are killing not less than 10 young men and women. Ein britischer Reporter kann sich kaum verständlich machen, denn die Umstehenden wünschen, wie es scheint, Saddam Hussein den Tod an den Hals. Was braucht Kuwait am nötigsten, ist seine Frage. Die Antwort, medizinische Versorgung, Lebensmittel, Elektrizität, vor allem das Telefon, nichts funktioniert mehr. Vieles kann man im Land sehen, was die Iraker angerichtet haben, sagt jemand. In Krankenhäusern und vielen Schulen. Der Rest geht unter im Jubel, als ein Flugzeug vorüberfliegt. There's many things you can see it in the country, in our country. That the Iraqi damage everything, electricity, and hospitals and many schools. Und Radio Kuwait sendet wieder Jubelmeldungen. Ali Sadr Sadeh. Radio Kuwait ist seit gestern mehr als ein normales Medium. Über Radio Kuwait ruft Jaber al-Sabah, dem Exil lebende Emir von Kuwait, einen 3-monatigen Ausnahmezustand aus. Durch Radio Kuwait erfahren die bis gestern eingeschlossene Kuwaiter, wo sie Trinkwasser bekommen können. Radio Kuwait fungiert als Kommandozentrale der Exilregierung und erteilt Anweisungen, wie sich die Bevölkerung zu verhalten hat. Während der letzten 7 Monate hatten die irakischen Besatzungstruppen diese Radiostation zu einem Provinzsender Bagdads erklärt. Doch ein Übertragungswagen des kuwaitischen Rundfunks, dessen Zentrale im saudischen Exil verlegt war, fuhr in den vergangenen Tagen hinter der alliierten Truppen her und berichtete laufend, was zu berichten erlaubt war. Denn Radio ist nicht nur in der Kriegs-, sondern auch in der Friedenszeit das beliebteste Kommunikationsmittel im Nahen Osten. Während der letzten Wochen verbrachten alle Menschen der Region, die sich für die Kriegsereignisse interessierten, die meiste Zeit vor ihren Radiogeräten. Die Händler meldeten deshalb in vielen Golfstaaten mit dem Beginn des Krieges auf eine Umsatzsteigerung von 300% und mehr. Vormarsch der Alliierten jetzt auch im Süden des Irak. Hauptziel Saddams Elitetruppe, die Republikanergarde, Willi Steul. Von Basra. Im Irak droht das letzte, möglicherweise bittere Gefecht dieses Krieges. Den irakischen Truppen wurde der Rückweg abgeschnitten. US-Luftlandeeinheiten des 18. Korps und französische Fallschirmjäger, Fremdenlegionäre, sind tief in Irak am Euphrat. Die Brücken sind zerstört. Von hier aus drehen die Einheiten nun nach Südosten, Richtung Kuwait. Zwischen ihnen und der kuwaitischen Grenze stehen die Republikanergarden. In einem ersten größeren Zusammenstoß soll die 24. US-Infanteriedivision mindestens 50 moderne T-72-Panzer außer Gefecht gesetzt haben. Die im Westen von den Einheiten des 18. US-Korps blockierten Republikanergarden werden im Süden und Südwesten vom 7. US-Korps der britischen 1. Panzerdivision, beides übrigens in Deutschland stationierte Truppen, und der französischen Daguet-Division angegriffen. Man versucht, die Garden und andere nach Nordwesten zurückgehende Einheiten zusammenzudrängen. Das Shatt el-Arab, der an Basra vorbeilaufende Zusammenfluss von Euphrat und Tigris, die dortige See- und Sumpflandschaft verstellen den Irakis den Ausweg aus dieser Umzingelung. Die Truppen sind zum größten Teil noch in ihren Ursprungsstellungen eingegraben. Die alliierte Luftwaffe kann sich nun aber immer stärker auf einen kleiner werdenden Raum konzentrieren und wird in ihren Bombardements daher noch furchtbarer. Die entscheidende Frage ist, werden die Republikanergarden in einer Stärke von rund 130.000 Mann, um die die Schlinge immer enger wird, kämpfen? Die letzte Meldung aus Bagdad, alliierte Fallschirmjäger seien in Nasiriyah gelandet, einer Stadt am Euphrat zwischen Basra und Bagdad. Wenn dies stimmt, dann wahrscheinlich wohl, um das Hinterland zu sichern. Dass die in Richtung Bagdad marschieren, ist eher unwahrscheinlich. Kuwait City weht wieder die kuwaitische Flagge. Nun stellt sich die Frage, was wird aus Saddam Hussein, wenn der Krieg innerhalb der nächsten Stunden oder Tage vorüber ist? Ist beispielsweise ein Kriegsverbrecherprozess gegen Saddam Hussein denkbar? Nein, ich glaube, so weit braucht man gar nicht zu denken. Das ist zwar angedeutet worden, dass man das vorhat, aber das wäre wohl in vielfältiger Weise nicht sehr sinnvoll, dies ins Auge zu fassen. Was man konkret ins Auge fasst, und darum geht es doch in diesen Stunden und in den nächsten Tagen, und das sind die Ziele der Kriegsführung jetzt, das ist, den Sturz von Saddam Hussein herbeizuführen. Das heißt, das Ende des Krieges wird zugleich das Ende einer politischen Ära sein, nämlich der Ära Saddam Hussein, möglicherweise sogar das Ende seines physischen Überlebens. Man greift jetzt die republikanische Garde an, diese Elite-Armee, auf die sich der Präsident immer gestützt hat, und man hofft, dass, wenn man diese Garde zerschmettert hat, dass damit auch die Machtgrundlage, das Fundament von Saddam Hussein erschüttert ist, sodass er auf die eine oder andere Weise gestürzt werden könnte. Nun heißt es ja in den vergangenen Tagen auch immer wieder, ein Sturz, das sei möglicherweise gar nicht so günstig, dann entstünde ein Machtvakuum im Irak und daraus ergäbe sich eine Sprengkraft für die Region, deren Auswirkungen noch gar nicht abzuschätzen wären. Das ist richtig. Der Irak wird wohl auch in Zukunft nur mit einem erheblichen Ausmaß an Gewalt zusammengehalten werden können. Die Schiiten werden sicherlich versuchen zu verhindern, dass einmal mehr eine sunnitische Minderheitenklique in Bagdad an die Macht kommt. Es gibt Spannungen zwischen dem arabischen Bevölkerungsteil und dem kurdischen Bevölkerungsteil. Kurzum, hier muss das Land mit Kraft zusammengehalten werden, und das wird wahrscheinlich nur ein Militär machen können. Die Erklärung, die Saddam Hussein gestern abgegeben hat, zeigt einmal mehr, dass dieser Mann an seinen Zielen in Kuwait festhält, dass er nach wie vor daran festhält, dass Kuwait eigentlich ein Teil des Irak sein sollte. Man würde also in absehbarer Zeit einer Neuauflage des Konflikts gegenüberstehen, und dies ist wohl unakzeptabel, sodass ich zwar auf der einen Seite auch sehe, dass da ein Vakuum entstehen könnte in Bagdad, dies wäre aber zu füllen durch jemand anders als Saddam Hussein. Stichwort Pax Americana, Frieden nach amerikanischem Gusto. Wenn der Frieden jetzt kommt, wenn der Krieg zu Ende sein sollte, Herr Steinbach, können Sie sich vorstellen, dass die arabischen Staaten, auch wenn sie vorher an der Seite der Amerikaner gegen den Irak gekämpft haben, dass diese arabischen Staaten dann tatsächlich einen Frieden nach amerikanischem Muster, nach amerikanischem Vorbild akzeptieren werden? Nun, die Amerikaner selber wollen ja gar keine Pax Americana herstellen. Sie sagen, das Sicherheitssystem muss ein regionales sein, die Mächte der Region selbst, also Saudi-Arabien, Iran möglicherweise, vielleicht auch Syrien, vielleicht sogar Ägypten mit Truppen auf der arabischen Halbinsel. Ein Sicherheitssystem müsse von den regionalen Mächten selbst hergestellt werden. Nun, die Frage ist natürlich jetzt, wie glaubhaft ist das? Und hier in der Tat, da stellen sich Zweifel ein. Die ganze Region ist so tiefgreifend erschüttert worden, so stark in Aufruhr geraten durch das, was in den letzten Monaten geschehen ist, vor allen Dingen durch den Krieg in den letzten Wochen, dass man wohl davon ausgehen muss, dass ein anhaltender Druck bestehen wird auf die Regime auf der arabischen Halbinsel, also auf das neu-alte Regime in Kuwait und das saudische Regime, sodass wohl über einen längeren Zeitraum eine westliche Präsenz notwendig werden wird. Und in der Tat, da hätten wir wieder eine Pax Americana und da hätten wir möglicherweise eine neue Quelle von Instabilität in einem überschaubaren Zeitraum in dieser Region. Nun heißt es heute aus dem US-Außenministerium, da gibt es Leitlinien für die US-Auslandshilfe in der nächsten Zeit. Und da heißt es ganz eindeutig, belohnt werden sollen die verbündeten arabischen Staaten. Die anderen werden das wahrscheinlich nicht so, ohne mit der Wimper zu zucken, hinnehmen. Sicherlich wird man stärker auf die Ägypter setzen. Da wird eine Menge Geld hingehen. Viele Schulden sind schon erlassen worden. Und wie Sie sagen, das wird nicht einfach so hingenommen werden können. Was wird zum Beispiel mit Jordanien werden? Welches Hilfe braucht und welches ja ein wirklich wichtiger Faktor ist in dieser Region, nicht im Hinblick auf ein regionales Sicherheitssystem, aber im Hinblick auf eine Fortentwicklung des arabisch-israelischen Konfliktes. Jordanien wird eine zentrale Rolle haben. Warum wird man Jordanien nicht unterstützen? Und was wird mit den Maghreb-Staaten geschehen, die sehr skeptisch sich zum Teil verhalten haben gegenüber dem amerikanischen Krieg? Also hier wird es auch unter dem Aspekt der Hilfe, die vom Westen kommen muss, vor allen Dingen auch von Amerika kommen wird, Fragezeichen geben. Man wird das nicht so einfach hinnehmen und die Belohnung derjenigen, die jetzt an der Seite der Alliierten stehen, an der Seite Amerikas stehen, das wird einen Neidkomplex, wenn nicht sogar eine Wut, einen Zorn hervorrufen bei denen, die auf der anderen Seite gestanden haben. Der Irak ist von den Alliierten zurückgebombt worden ins 19. Jahrhundert. 7 Jahre, so die Schätzungen, würde der Wiederaufbau dauern. 200 Milliarden Dollar soll der Schaden sein, der angerichtet wurde. Geben Sie dem Irak eine Chance und wenn ja, wie? Nun, der Irak hat seine Chance, vor allen Dingen dann, wenn es gelingt, ein stabiles Regime zu schaffen. Und das ist die Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung überhaupt. Er hat die Öleinnahmen, aber natürlich wird man um der Entwicklung des Irak willen, und das bedeutet auch um der Stabilität des Irak willen in der Zukunft, man wird auf die Forderungen nach Reparationen verzichten müssen, aber auch dazu gibt es vielleicht Anhaltspunkte, denn wozu brauchen die Kuwaitis etwa Reparationen, die ja selbst genügend Geld aus der Erdölproduktion verdienen? Das Kriegsende am Golf steht wahrscheinlich kurz bevor. Kuwait muss dann genauso wieder aufgebaut werden wie der Irak. Aufgebaut werden muss die Infrastruktur auf der einen Seite und das politische System auf der anderen Seite. Marcel Pott in Amman. Bleiben wir erstmal bei dem politischen System. Da ist heute die Rede vom Kriegsrecht, das zunächst mal monatelang in Kuwait gelten soll. Das würde ja bedeuten, Befreiung gut und schön, aber mit Demokratie ist es dann erstmal nicht so weit her. In der Tat, der Emir von Kuwait hat gestern ein Dekret verkündet, wonach die nächsten 3 Monate, nachdem er praktisch die Regierungsgeschäfte wieder aufgenommen haben wird, in Kuwait City das Kriegsrecht herrschen wird. Und das macht auch Sinn. Es herrschen chaotische Verhältnisse in Kuwait. Es wäre, glaube ich, nicht besonders vernünftig, jetzt in dieser Situation, wo man noch nicht einmal an die Aufbauarbeit denken kann, sondern zunächst einmal aufgeräumt werden muss, und man nicht weiß, wie viele palästinensische Gruppierungen zum Beispiel sich noch in Kuwait City aufhalten, wie viele irakische Staatsbürger, die Saddam Hussein dort implantiert hat, noch dort sind, über Demokratie und politische Reformen zu reden. Das muss warten bis zu dem Zeitpunkt, wo zumindest das Chaos ausgeräumt ist. Der kuwaitische Botschafter in Großbritannien hat heute noch einmal bekräftigt, dass die Aussage des Emirs und auch des Premierministers der Exilregierung nach wie vor Gültigkeit hat, dass es Wahlen geben wird in Kuwait und dass man auch die Rechte der Frauen ausweiten wolle. Also die Absicht ist da. Es gibt eine relativ starke Opposition. Im Dezember 1989 gab es viele Proteste und Umzüge. Man hat damals Wahlen gefordert, eben weil der Emir 1986 das Parlament aufgelöst hatte. Und man wollte eben ein neues Parlament. Dazu wird es sicher kommen, aber das ist eine Frage der Zeit. Sie sagten gerade, es geht jetzt erstmal darum, aufzuräumen in Kuwait und wieder aufzubauen. Schätzungen belaufen sich auf 60 Milliarden Dollar, die das Ganze kosten wird. Und nun gibt es Leute, die sagen, der Irak solle diese Reparationszahlungen nicht leisten, denn sonst käme er nie auf die Beine. Und im Übrigen habe Kuwait genug Auslandsvermögen, nämlich an die 100 Milliarden Dollar, um das selber zu bezahlen. Ich glaube, man darf diese beiden Punkte nicht miteinander vermengen. Was die möglichen Reparationsforderungen Kuwaits gegenüber dem Irak betrifft, so ist das in erster Linie eine politische Frage mit einem Hebel, mit Hilfe dessen Saddam Hussein und sein Regime politisch unter Druck gesetzt werden soll. Niemand kann realistischerweise erwarten, dass Saddam Hussein Reparationszahlungen leisten kann oder der Irak generell. Der Irak ist ein tief verschuldetes Land, mindestens 80 Milliarden Dollar Schulden. Berge sind dort wegzuräumen. Der Irak muss damit rechnen, dass der Iran aus dem achtjährigen iranisch-irakischen Krieg Reparationsforderungen stellen wird. Was das Auslandsvermögen Kuwaits angeht, so ist es, glaube ich, nicht so, wie sich der kleine Moritz das vorstellt. Diese Investitionen in Amerika, in Deutschland, in Großbritannien, wo sie sich konzentrieren, stützen ja ganze Wirtschaftszweige. Und wenn man dieses Geld kurzfristig abziehen würde, wären alle unsere Wirtschaften davon betroffen. Die Kuwaitis haben klargemacht, dass sie das nicht beabsichtigen, sondern dass sie in den sauren Apfel beißen werden und Geld leihen werden. Das heißt, sie müssen also Zinsen zahlen, obwohl sie große Vermögenswerte im Ausland investiert haben. Kuwait scheint fast in Gänze befreit zu sein, wenn man den Meldungen Vertrauen schenken darf, die da kommen. Nicht nur die Stadt selbst, nicht nur Kuwait City, auch ein Großteil des Gesamtstaates ist schon in der Hand der Alliierten. Und es wird wohl nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Gesamtstaat befreit ist. Damit wäre das UN-Mandat erfüllt. Jede Aktion der Alliierten, wie jetzt zum Beispiel im Süden des Irak, wäre über dieses UN-Mandat hinaus eine Aktion. Geraten die Alliierten dann nicht politisch in Argumentationsnotstand? Im Zweifel ja. Es wird darauf ankommen, wie lange der Krieg noch dauert. Und es wird auch darauf ankommen, ob die Alliierten sich mit Teilen des Südirak begnügen werden. Guten Abend wünscht Ihnen Alfred Gertler. Zwei Komplexe sind es, meine Damen und Herren, die uns heute Abend als Bilanz des abgelaufenen Tages beschäftigen werden. An erster Stelle steht der Golfkrieg, die Befreiung Kuwaits, die Konsequenzen, die sich für die Region daraus ergeben und zu Beginn die Fortführung der politischen Debatte im UNO-Sicherheitsrat. Die Kriegsziele der Amerikaner werden inzwischen hinterfragt. Gekämpft wurde heute nämlich weiter am Ufer des Euphrat, Panzer gegen Panzer, die Alliierten gegen die Elitetruppen von Saddam Hussein gegen die republikanischen Garden. Und heute Abend wurde Bagdad wieder bombardiert. In Kuwait City aber jubeln die Menschen über die Befreiung von den Besatzungs- und Eroberungstruppen. Der zweite Komplex dieses Journal vor Mitternacht betrifft die soziale und wirtschaftliche Lage in Deutschland. Angefangen von den nunmehr beschlossenen Steuererhöhungen, die von manchen als Steuerschock empfunden wurden, über die Massendemonstrationen in Thüringen und Sachsen gegen die Arbeitslosigkeit, bis hin zur Arbeit der Treuhand und wie sie von der deutschen Industrie beurteilt wird. Mit Massendemonstrationen haben heute am Vorabend der Gespräche der Ministerpräsidenten beim Bundeskanzler mehr als 100.000 Menschen in Thüringen und in Sachsen ihrem Unmut über das Ausbleiben des Aufschwungs Ausdruck verliehen, organisiert von der IG Metall und der ÖTV. Dazu später ausführlich mehr. Wenden wir zunächst, meine Damen und Herren, den Blick auf den Golfkrieg und seine Folgen. In New York überraschte heute am frühen Abend der irakische UNO-Botschafter El Anbari mit der Ankündigung, dass sein Land, dass der Irak, nunmehr weitere UNO-Resolutionen zu befolgen bereit sei. Die Bedingung sei jedoch, dass der Weltsicherheitsrat unverzüglich einen Waffenstillstand ausrufe und das Handelsembargo gegen Irak außer Kraft setze. Hinter verschlossenen Türen haben sich dann die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates damit beschäftigt und auch diese Einlassung des Irak abgelehnt, weil sie Bedingungen enthielt und weil es notwendig sei, dass der Irak bedingungslos die Resolutionen akzeptieren müsse. Die fünf ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrates sind die USA, die UdSSR, China, Großbritannien und Frankreich. Anschließend trat der Gesamtsicherheitsrat zusammen und Martin Ebbing in New York wird nun sagen können, wie der aktuelle Stand der Verhandlungen ist. Guten Abend, Herr Ebbing. Guten Abend, der Sicherheitsrat tagt zurzeit noch weiterhin hinter verschlossenen Türen, sodass wir Journalisten nicht in der Lage sind, mitzubekommen, was denn da diskutiert wird. Aber es ist natürlich nicht schwer zu erraten, worum es da geht. Da soll noch einmal die jüngste Initiative des, und da muss man ein Ausrufezeichen hintersetzen, des irakischen Außenminister Aziz diskutiert werden. Denn das ist die Formulierung, auf die man sich mittlerweile als offizielle irakische Initiative geeinigt hat. Es gab daneben ja Äußerungen des irakischen UN-Vertreters, der davon gesprochen hat, der sein Land würde alle 12 Resolutionen akzeptieren. Dem ist offensichtlich nicht so, sondern in diesem Brief, der via Moskau nach New York gelangt ist, ist nur von der Akzeptierung von 3, wenngleich sehr elementaren Resolutionen, die Rede. Zum einen, dass man eben den bedingungslosen Rückzug antreten würde, zum zweiten, dass man alle Ansprüche auf Kuwait als Teil des Iraks aufgeben würde und drittens, dass man bereit sei, für den angerichteten Schaden Reparationen zu zahlen. Das sind die 3 Resolutionen, um die es geht in dem Brief von Herrn Aziz und die zurückgewiesen worden sind bereits von den 5 ständigen Mitgliedstaaten, aber der Sicherheitsrat vor allen Dingen die Gruppen im Sicherheitsrat, die glauben, es sei doch nun an der Zeit, dass man dem weiteren militärischen Aktionen ein Ende bereitet, will darüber weiter diskutieren, obwohl die Chancen unterm Strich äußerst gering sind. Die USA wie Großbritannien haben klar gemacht, dass sie keiner Waffenstillstandsresolution zustimmen werden. Von daraus ist der Ausgang der Sitzung eigentlich schon vorgeschrieben. Welche der 12 UNO-Resolutionen, Herr Ebbing, sind denn jetzt noch gültig? Welche muss der Irak uneingeschränkt, das heißt bedingungslos, akzeptieren? Die Frage ist viel komplizierter, als dass man das in einem Satz beantworten könnte. Man redet immer von 12 Resolutionen, aber dazu gehört zum Beispiel eine Resolution, in der die Geiselnahme von Zivilisten, von Ausländern im Irak in der Vorphase des Krieges verurteilt wurde und die sofortige Freilassung dieser Geisel gefordert wurde. Diese Resolution ist natürlich gegenstandslos geworden, weil die Geiseln sind bereits freigelassen worden, bevor der erste Schuss gefallen ist. Daneben gibt es andere Resolutionen, die wiederum vorangegebene Resolutionen bestärken oder nochmal neu bekräftigen. Also da wird dann doppelt gezählt. Aber die 3 Resolutionen, auf die es eigentlich ankommt und um die der Streit jetzt geht, ist zum einen die Resolution 661, dann 665 und 670. In diesen Resolutionen wird zum einen das Embargo, das Handelsembargo gegen den Irak verhängt. Der Irak, wie auch Jemen, wie Kuba, wie auch Indien, interpretieren das so, dass am Ende des Krieges damit diese Sanktionen auch hinfällig wären und die Resolutionen damit vom Tisch. Also wenn man anerkennt den Rückzug und die anderen beiden Forderungen, von der ich gerade gesprochen habe, dann braucht man über die Sanktionen nicht mehr zu reden. Das sehen Großbritannien und die USA anders. Sie gehen davon aus, dass egal ob es zum Waffenstillstand kommt, die Sanktionen weiter fortgeführt werden und sie blicken dabei sogar auch noch in die Zukunft und sagen, die militärischen Sanktionen, also das Embargo für militärische Güter gegenüber dem Irak, muss weiter aufrechterhalten werden, um zu verhindern, dass in naher Zukunft der Irak wieder zu der Militärmacht wird, die es vor dem Krieg war. Also von daher aus Zukunftsplanung und der andere offene Punkt, der interpretations- und diskussionswürdig ist, ist der Punkt der regionale Sicherheit. Das ist in der Resolution 670 angesprochen. Was bedeutet das, eine Sicherheitsordnung in dieser Region herzustellen? Bedeutet das die Entwaffnung des Irak? Bedeutet das den Abtritt von Saddam Hussein? Bedeutet das ein anderes politisches Bündnis? Das sind Fragen, über die noch diskutiert werden muss und wo man dann nicht so einfach sagen kann, diese Resolution gilt noch oder sie gilt nicht, sondern das ist eine Frage der Übereinstimmung der im Sicherheitsrat vertretenen Parteien. Das heißt, es wird noch ein langer Tag werden in New York im UNO-Sicherheitsrat. Schönen Dank, Martin Ebbing. Inzwischen kennt man ihn überall auf der Welt, den massigen US-General mit dem deutschen Namen Schwarzkopf, der immer so amerikanisch ausgesprochen wird, Schwarzkopf. Täglich gibt er den Journalisten in Riad ein Briefing, gelegentlich erläutert er auch Taktik und Strategie. Joachim Lenz nun über General Norman Schwarzkopf und seine Pressekonferenzen. General Schwarzkopf skizzierte die, wie er mehrfach betonte, gigantische und für militärische Handbücher der Zukunft richtungsweisende Strategie der alliierten Bodenoffensive. Luftangriffe hätten die irakischen ersten Linien auf eine Stärke von unter 50% dezimiert. Seeoperationen täuschten eine amphibische Landung vor, um Iraks Streitkräfte zu zersplittern. Bereits in den ersten Stunden des Luftkriegs waren der irakischen Aufklärung Augen und Ohren genommen worden. Dadurch hatte Iraks Militär keine Möglichkeit zu erkennen, dass ein großer Teil der alliierten Panzerstreitmacht, der zunächst demonstrativ gegenüber der Südgrenze Kuwaits aufgebaut worden war, in einem weiträumigen Manöver nach Westen bewegt wurde. Am Morgen des 24. Februar, bei Beginn der Bodenoffensive, drangen diese Panzerarmeen weit im Westen unbemerkt und unbehindert tief in den Norden Iraks vor. Ladies and gentlemen, when we were here, we were 150 miles away from Baghdad and there was nobody between us and Baghdad. If it had been our intention to take Iraq, if it had been our intention to destroy the country, if it had been our intention to overrun the country, we could have done it unopposed. Wir waren dort 150 Meilen vor Bagdad, nichts war zwischen uns und Bagdad. Wenn es unsere Absicht gewesen wäre, Irak zu besetzen, das Land zu überrennen und zu zerstören, wir hätten es ohne Widerstand tun können. Am 25. Februar schwenken diese Panzerarmeen zurück nach Osten auf die republikanische Garde Iraks zu. Bis dahin waren durch die alliierten Luftangriffe sowie durch das Vordringen alliierter Truppen nach Kuwait laut Schwarzkopf bereits 21 irakische Divisionen vernichtet bzw. kampfunfähig gemacht. Bis heute wurden 29 Divisionen des Irak völlig kampfunfähig gemacht. Amerikanische Gefallene bezifferte Schwarzkopf seit Kriegsbeginn auf 79, davon 28 durch eine Skat-Raketenattacke, 23 im Luftkrieg und 28 im Bodenkrieg. Zur Zahl irakischer Verluste sagte Schwarzkopf: There was a very, very large number of dead. Die Zahl der Toten ist sehr, sehr groß. Irakische Kriegsgefangene bezifferte Schwarzkopf auf als mehr als 50.000. 3.700 von 4.230 der irakischen Panzer des Kriegsschauplatzes bezeichnete Schwarzkopf als zerstört, dazu 70% der Artillerie und 70% der Panzerwagen. Wie bedrohlich ist angesichts dieser Zahlen heute die Kriegsmaschine Saddam Husseins? Well, there's not enough left of it at all for him to be a regional threat to the region, an offensive regional threat. Da ist nichts übrig, was ihn noch offensiv bedrohlich machen könnte. Was also haben die alliierten Truppen noch zu tun? What has to be done is these forces continue to attack across here and put the Republican Guard out of business. Wir müssen die republikanischen Garden weiter attackieren und ausschalten. Ursprünglich seien nördlich Kuwaits 5 Divisionen dieser Elitetruppe stationiert gewesen. Eine dieser Divisionen sei gestern vernichtet worden, 2 am heutigen Tag. Bleiben noch 2, sagte Schwarzkopf. Und er gab seine Einschätzung der Rolle seines Gegners Saddam Hussein als Stratege. He is neither a strategist, nor is he schooled in the operational art, nor is he a tactician, nor is he a general, nor is he as a soldier. Other than that, he's a great military man. I want you to know that. Er ist kein Stratege, noch versteht er etwas von Kriegskunst. Er ist kein Taktiker, er ist kein General und er ist kein Soldat, aber sonst ist er ein großer Militär. Schwarzkopf ließ keinen Zweifel daran, dass der Krieg für ihn militärisch so gut wie vorüber ist. Der Gegner ist vernichtet und geschlagen. Die saudische Stadt Dharan ist der Hauptstützpunkt der Alliierten. Hier massieren sich auch die Journalisten aus aller Welt, die hin und wieder versuchen, an der Zensur vorbei, an Informationen zu kommen. Den wenigsten gelingt das, denn sie haben ja keinen Zugang zu den Kämpfen. Sie müssen sich an das halten, was ihnen die Militärs täglich erzählen. Diesen aktuellen Stand der militärischen Ereignisse fasst nun Patrick Leclerc aus Dharan zusammen. Die Schlacht um den internationalen Flughafen der kuwaitischen Hauptstadt wurde von den Marines geschlagen. 2 Tage lang bis heute. Jetzt ist Kuwait City endgültig in der Hand der Alliierten, auch wenn es noch einzelne Widerstandsnester geben soll. Das Vorfeld des Airports ist übersät von Trümmern. Am Morgen hatten die Einheiten des Emirats ihre Nationalflagge gehisst. Jubel darüber, dass die Besatzung nach fast 7 Monaten zu Ende ist. Die Truppen Saddam Husseins waren Hals über Kopf abgezogen und hatten viele Waffen zurückgelassen. Zuvor waren Gebäude in Brand gesetzt und offenbar wahllos Zivilisten exekutiert worden. Die Iraker sollen nach Augenzeugenberichten Geiseln in großer Zahl verschleppt haben. Unterdessen wird im Südirak zwischen Basra und Nasiriya die größte Panzerschlacht des Krieges ausgetragen. Die Verluste auf beiden Seiten sollen schon erheblich sein. Die Alliierten wollen versuchen, Saddam Husseins republikanischer Garde den Rückweg abzuschneiden. Ziel ist es, so viel Panzer und Artillerie wie möglich zu zerstören. Auch die Luftwaffe ist daran beteiligt. Kuwait ist zwar frei, meine Damen und Herren, aber es ist auch völlig zerstört, wie wir eben gehört haben. Noch immer brennen Hunderte von Ölquellen, der Himmel ist von schwarzen Wolken verhangen. Im benachbarten Iran erleben die Menschen nun schon zum wiederholten Male einen schwarzen Regen, einen Regen, der mit dem Ruß der Ölbrandwolken durchsetzt ist. Dennoch, die Kuwaitis sind froh und glücklich, dass sie ihre Heimat wieder in Besitz haben. JTAG meldete sich heute Abend mit folgendem Bericht aus Kuwait-Stadt. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit sind wir hier angekommen, und zwar mit einem Konvoi mit ca. 40 Journalisten in Begleitung von US-Militärs, die uns den Weg zwischen den Minenfeldern gezeigt haben. Als wir die Stadt näherten, merkten wir, dass die Straßen mit Menschen gesäumt waren. Sie waren sehr fröhliche Menschen, die haben unsere Auto beinahe gestürmt. Sie winkten von Brücken und sie schrien immer wieder, thank you, Mr. Bush, thank you, Mr. Bush. Die Fahrt durch die Innenstadt von Kuwait war ein Odyssee. Die Militärs haben mehrmals den Weg verloren. Es dauerte mehrere Stunden in der Stadt, bevor wir unser Ziel erreicht haben. Auf dem Weg konnten wir Schüsse hören. Es wird noch in Kuwait City geschossen, und zwar einmal am Flughafen und im nordöstlichen Teil der Stadt, wo viele Palästinenser wohnen, gibt es auch einen Schusswechsel. Auf dem Weg ist unser Auto angehalten worden und ein Mörsergeschoss ist in der Nähe niedergeschlagen. Ich sitze im Moment auf dem Parkplatz eines ehemaligen Luxushotels, das die Irakis als Befehlszentrale benutzt haben. Nach Angaben hier in diesem Hotel haben die Irakis diesen Standort vor weniger als 24 Stunden verlassen. In der Stadt gibt es kaum zu essen, es gibt kein Trinkwasser, es gibt keinen Strom, es gibt an allen Fronten eine große Not. Und dennoch ist es seltsam, Menschen zu sehen, die Luxuslimousinen und Mercedes fahren und hupend und sich sehr dankend äußern. Was passiert denn nun demnächst in dieser Region, die so grauenhaft zerstört worden ist durch diesen Golfkrieg? In den Amtsstuben der amerikanischen Hauptstadt Washington wird bereits heftig darüber nachgedacht, denn es ist ja auch für die Amerikaner kein einfaches Gelände, in dem sie sich bewegen. Die arabische Mentalität ist so völlig anders als die amerikanisch-westliche. Aus Washington, Hans-Wilhelm Fahlefeld. Unconditional Surrender, bedingungslose Kapitulation. Die ältere Generation erinnert sich noch an diesen Begriff aus dem Zweiten Weltkrieg. Unconditional Surrender scheint auch jetzt das Kriegsziel der Amerikaner zu sein, als Voraussetzung für Frieden und Sicherheit in der Golfregion, wie es die UN-Resolution 678 fordert. Bedingungslose Kapitulation heißt, die Iraker legen die Waffen nieder, verlassen ihre Panzer, lassen ihre Artilleriegeschütze im Stich und ihre Munitionsbunker und treten nur mit dem, was sie am Leibe haben, den Gang in die Gefangenschaft an oder nach Hause. Mit einer so vernichtend geschlagenen Armee wäre Saddam Hussein das militärische Rückgrat für alle Zeit gebrochen. Die demoralisierten Soldaten würden zu Hause erzählen, wie der Krieg wirklich war. Und diese Wahrheit würde den Mythos Saddam Husseins zerstören. Vielleicht würde sich das Volk dann gegen ihn erheben oder Generale und Obristen den Diktator erledigen. Einen guten Tag. Am Golf wird nicht mehr gekämpft. Heute früh um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit erklärte US-Präsident George Bush Kuwait für befreit und die irakische Armee für besiegt. Die eigenen militärischen Ziele seien erreicht und Kuwait wieder in den Händen der Kuwaitis, deren Schicksal damit wieder ihre eigene Sache sei. Wir freuen uns mit den Kuwaitis, sagte Bush, und diese Freude werde nur durch das Mitgefühl für die Leiden des kuwaitischen Volkes gedämpft. Nach Rücksprache mit Verteidigungsminister Cheney, Stabschef Powell und den Partnern in der Allianz am Golf könne er mit Freude bekannt geben, dass um Mitternacht amerikanischer Ostküstenzeit, also 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit, genau 100 Stunden nach Beginn der Bodenoperationen und 6 Wochen nach Beginn der Operation Wüstensturm alle Einheiten der USA und ihrer Verbündeten die offensiven Operationen einstellen würden. George Bush im Originalton. Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. Kuwait is once more in the hands of Kuwaitis in control of their own destiny. We share in their joy, a joy tempered only by our compassion for their ordeal. After consulting with Secretary of Defense Cheney, the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Powell, and our coalition partners, I am pleased to announce that at midnight tonight, Eastern Standard Time, exactly 100 hours since ground operations commenced and 6 weeks since the start of Operation Desert Storm, all United States and coalition forces will suspend offensive combat operations. US-Präsident Bush zur Einstellung der Kämpfe am Golf, nachdem der Irak zuvor offiziell erklärt hatte, alle UNO-Resolutionen zur irakischen Besetzung Kuwaits zu akzeptieren. Guten Tag, meine Damen und Herren. 6 Wochen nach Beginn des Krieges ruhen seit heute Morgen um 6 Uhr am Golf die Waffen. Zu diesem Zeitpunkt ordneten die Alliierten für ihre Truppen die Feuereinstellung an. 3 Stunden später schloss sich auch der Irak diesem Schritt an. Zuvor hatte in der Nacht die Führung von Saddam Hussein bedingungslos alle 12 Golfresolutionen des UN-Sicherheitsrates anerkannt, der sich noch heute mit der neuen Lage befassen wird. In Washington trat daraufhin US-Präsident Bush vor die Presse. Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Kuwait ist befreit, Iraks Armee ist besiegt. Unsere militärischen Ziele sind erreicht. Kuwait ist wieder in den Händen der Kuwaitis. Kein einzelnes Land kann diesen Sieg für sich beanspruchen. Es war nicht nur ein Sieg für Kuwait, sondern auch für alle Koalitionspartner. Es ist auch ein Sieg für die Vereinten Nationen, für die gesamte Menschheit und für das, was richtig ist. Die Aussetzung der Kampfhandlungen hängt allerdings davon ab, dass der Irak nicht weiter auf die Streitkräfte der Koalition schießt und gegen kein Land Skat-Raketen abfeuert. Sollten diese Bedingungen verletzt werden, werden die militärischen Operationen wieder aufgenommen. If Iraq violates these terms, coalition forces will be free to resume military operations. Wie viel Opfer der Golfkrieg gefordert hat, ist zur Stunde noch völlig unübersichtlich. Agenturberichte sprechen von 20.000 toten irakischen Soldaten und etwa 60.000 Verwundeten. Die Alliierten hätten etwa 200 Menschenleben zu beklagen. Dem provisorischen Waffenstillstand ging die wichtigste Operation seit Beginn der Bodenoffensive voraus. Die größte Panzerschlacht seit dem Zweiten Weltkrieg fand im Nordosten Kuwaits und im südlichen Irak statt. Sie war erst kurz vor 8 Uhr Ortszeit zu Ende. An dem alliierten Angriff nahmen Amerikaner, Franzosen und Briten teil. Ziel war es, der republikanischen Garde den Rückweg abzuschneiden und möglichst viele der modernen T-72-Panzer zu zerstören. Das soll nach halboffiziellen Meldungen auch gelungen sein. 50.000 Gefangene wurden bisher gemacht. Wie von saudi-arabischer Seite zu hören ist, sollen sie so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Bei den amerikanischen Soldaten hier in Dachran und anderswo in Saudi-Arabien und Kuwait hat sich Erleichterung breit gemacht nach dem provisorischen Waffenstillstand. Allerdings kann von einem Abzug noch keine Rede sein. Das vorläufige Kriegsende ist weltweit auf Erleichterung gestoßen. In Israel wurde der Ausnahmezustand aufgehoben. Die Gasmasken sollten wieder verpackt werden. In Moskau wurde auf die Verdienste von Präsident Gorbatschow beim Zustandekommen der Waffenruhe verwiesen. Auch in Bonn herrschte freudige Erleichterung. Regierung und Opposition betonten zugleich die Notwendigkeit einer künftigen Friedensordnung für den gesamten Nahen Osten. Bundeskanzler Kohl sprach von einem Sieg des Rechts über das Unrecht. Vor der Bundespressekonferenz verteidigte der Kanzler am Mittag die von der Koalition beschlossenen Steuererhöhungen. Kohl verwies auf unvorhergesehene Entwicklungen durch den Golfkrieg und auf dramatische Ausfälle vor allem der neuen Länder im Handel mit Osteuropa. Den Vorwurf der Steuerlüge wies er entschieden zurück. Guten Morgen aus Bagdad, dem Friedhof der verbrecherischen Invasoren, meldete sich heute früh der irakische Rundfunk. Aber auch der Irak hat am Vormittag, kurz nach 9 unserer Zeit, offiziell bekannt gegeben, dass eine Feuerpause für die eigenen Streitkräfte angeordnet worden sei. Eine Meldung, die auf den Straßen der Hauptstadt Bagdad Jubel auslöste. Marcel Pott in Amman schildert die Reaktionen. Die Waffen schweigen. An den Fronten des Kriegsgebietes am Persischen Golf ist die von US-Präsident Bush angekündigte Feuereinstellung Wirklichkeit geworden. Saddam Hussein, dessen bombastische Rhetorik die Araber glauben machen sollte, die Soldaten der alliierten Streitkräfte würden in der Mutter aller Schlachten in Strömen von Blut versinken, ist vernichtend geschlagen. Dennoch will und kann er dies wohl öffentlich nicht eingestehen. Unverändert lässt er über Radio Bagdad verbreiten, seine glorreiche Armee habe einen stolzen Sieg im Kampf gegen Verrat und Unterdrückung errungen. Wenn es stimmt, was amerikanische Militärs in Saudi-Arabien sagen, dann hat der irakische Diktator nicht nur Kuwait und den Krieg, sondern auch weitgehend seine Armee verloren, deren Offensivkraft auf ein Minimum reduziert worden ist. Reaktionen aus den arabischen Hauptstädten auf das faktische Ende des ungleichen Kampfes am Persischen Golf sind noch spärlich. Noch kein förmlicher Waffenstillstand, noch kein Frieden am Golf. Dazu, so US-Präsident Bush, müsse der Irak noch eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen. Die Anerkennung aller UNO-Resolutionen, wie letzte Nacht geschehen, reiche nicht. Aus Washington, Klaus Kleber. George Bush hat den Irak und den Geist von Vietnam besiegt. Wir werden sehen, welcher Sieg auf Dauer der wichtigere ist. Sicher sind beide. Es ist der Erfolg von George Bush. Es ist ausnahmsweise in Ordnung, die Sache so sehr zu personalisieren. Er selbst tut es nicht, liefert die Artigkeiten für Militärs und Verbündete und die seit Tagen schachmatt gesetzte UNO. Aber er braucht auch nichts zu fordern. Niemand macht ihm seine Führerrolle streitig. Niemand zu Hause, niemand in der Welt. Er ist es, der buchstäblich Stunden nach der Annexion von Kuwait die Initiative ergriff und die Befreiung des kleinen, reichen Emirats zum Staatsziel erklärte. Er entschied sich, dem Militär freie Hand zu lassen, die sie brauchten. Er brachte eine beispiellose Koalition zusammen und er hielt den Kongress auf seiner Linie, als andere Vorstellungen von Krisenmanagement begannen Platz zu greifen. Vor allem aber gab er seiner Nation das Vertrauen, dass dieses Spiel gewonnen würde, und er löste sein Versprechen ein. An diesem Morgen weiß Amerika wieder, dass es erreichen kann, was es erreichen will. Ein Gefühl, das es vergessen hatte seit, ja im Grunde seit der Landung auf dem Mond vor über 20 Jahren. Und die ist fast vergessen, während das Trauma von Vietnam blieb. Nichts mehr davon heute Morgen. Die Kommentatoren hierzulande schwelgen. Hörbar nimmt Haltung an, wer den Namen Norman Schwarzkopf ausspricht. Skepsis ist Defätismus. Amerika findet sich wieder beautiful. Aber andere werden Amerika hässlich finden. Nicht unbedingt die Araber, wie so oft leichtfertig gesagt wird. Die Golfstaaten Saudi-Arabien, Ägypten, Syrien haben den Krieg mitgewonnen und sie lieben die Sieger, mehr noch, sie lieben es, Sieger zu sein. Die Gefahr liegt anders, später. Die in Vietnam gedemütigte Weltmacht war auch eine sensiblere Weltmacht geworden, empfänglicher für Signale aus anderen Kulturen, Lebensweisen und Weltanschauungen. Immer noch nicht europäisch in dieser Hinsicht, immer noch viel zu oft ignorant, viel zu oft missionarisch überzeugt vom American Way of Life, aber doch nicht mehr der hässliche Amerikaner, gegen den so oft und von so vielen demonstriert wurde. Dieses Verständnis für Fremdes, fremde Ideen und Probleme darf nun nicht verloren gehen nach dem doppelten Triumph, nach dem Fall des kommunistischen Imperiums, nach dem Sieg im ersten großen militärischen Konflikt der neuen Weltordnung. Diese ganz besondere Qualität wird hart getestet werden, wenn es jetzt darum geht, nach dem Krieg den Frieden zu gewinnen. George Bush und Jim Baker haben schon gezeigt, dass sie den Test persönlich bestehen können. Immer wieder, auch in der Siegesadresse des Präsidenten, war die Rede von Bescheidenheit, vom Wissen darum, dass Amerika die beste Lösung für die Probleme der Region nicht allein finden kann. Wenn George Bush mehr sein will als der Sieger im Golf, wenn er zum Vordenker einer neuen Weltfriedensordnung werden möchte, dann muss er sich jetzt in diesem Punkt auch durchsetzen, muss dieselben Führungsqualitäten zeigen, die ihn bis heute gebracht haben. Es wird schwieriger, es wird länger als 6 Wochen dauern, aber nur wenn es gelingt, hat dieser Krieg sich gelohnt. Wenn aus der Waffenruhe am Golf ein dauerhafter Waffenstillstand werden soll, so US-Präsident Bush, dann muss der Irak, dann muss Saddam Hussein einige Bedingungen erfüllen. Unter anderem sofortige Freilassung aller alliierten Kriegsgefangenen, dann die Entlassung aller kuwaitischen Gefangenen, auch die Unterrichtung Kuwaits über Art und Lage der See- und Landminen und schließlich soll der Irak militärische Führer benennen, die innerhalb von 48 Stunden mit Offizieren der Alliierten die näheren Umstände des Waffenstillstandes festlegen. Soweit US-Präsident Bush. Eine Reaktion von Saddam Hussein persönlich gibt es noch nicht. Willi Stoll. Radio Bagdad verkauft heute Morgen auch noch die komplette Niederlage als letzten Sieg. Die Republikanergarde hätte in der vergangenen Nacht der alliierten Armee eine entscheidende Niederlage beigebracht, weshalb man die Bitte um Waffenstillstand akzeptiert habe. Die Realität: Im Südosten Iraks, südlich von Basra, haben alliierte Panzerdivisionen